Oma, ich weiß nicht, ob es notwendig ist, die Merkel zu entwaffnen, weil wenn du die so anguckst, die hat doch schon so ein entwaffnendes Lächeln immer, ne? Der traut man überhaupt nichts Böses zu. Nö, man denkt immer, die backt Kuchen, die kommt jeden Moment mit Barbara-Torte rein und einem Blumenstrauß, ne? Butterblumen. Atención, aquí anda Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Hilfe. Dabei hat sie Handgranaten im Frühstückskorb. Jeder vermutet einen leckeren Butterkranz und dann kommen die Handgranaten und die Gaukschen Maschinenpistolen. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, ein neuer Samstag, ein neues Niemandsland beginnt. Guten Morgen für die einen, guten Nachmittag für die anderen, gute Nacht für die Nächsten, die uns nachts hören. Die gleiche Sendung wird nämlich sowohl nachmittags als auch in der tiefen Nacht wiederholt. Aber jetzt ist erst einmal Samstag. Es ist der 27. Oktober 2012. Es ist gleich 10 Uhr und wir beginnen unsere Sendung hier bei Contrabanda FM auf 91.4 Niemandsland. Wir senden wie immer direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Auch im Internet zu erreichen unter www.contrabanda.org oder www.niemandsland.contrabanda.org. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 317 7366. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie, meine Damen und Herren, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, euer Detlef Jeskatz. Und heute natürlich wieder mit dabei Victoria, guten Morgen. Guten Morgen, Victoria. Wie geht's denn? Mir geht's gut, danke. Du hast einiges vorbereitet für das heutige Programm. Ja, genau. Ich werde ein bisschen was über Airbnb erzählen, weil das vielen noch gar nicht so ein großer Begriff ist. Möchtest du das Geheimnis schon mal so vorweg lüften oder lassen wir es dabei? Airbnb, also Airbnb oder Airbnb? Airbnb, genau. Und zwar das heißt, das R spricht man Deutsch und die Bs spricht man amerikanisches Englisch. Air ist das Englische für Luft, also es heißt Luftmatratze. Genau. Airbnb. Und BnB kommt von Bed and Breakfast. Gut. Es gibt immer so Missverständnisse mit dem Neudeutsch. Genau. Bed and Breakfast. Luft, Bett und Frühstück. Bed and Breakfast. Genau. Interessant. Dann haben wir heute auf dem Programm verschiedene interessante Sachen. Ein kleines Porträt Spaniens in der Krise. Der Amnesty International Bericht ist da über das Jahr 2012 schon mal vorweggenommen. Zumindest die erste Hälfte des Jahres. Da ist doch einiges im Argen. Dann auch, was ist an den Finanzmärkten los? Da wird Werner uns später bestimmt wieder einiges erzählen. Und es gibt ein paar neue Musik-CDs, die wir vorstellen möchten. Plus Kino, plus Katastrophenblock und vieles andere mehr. Jo. Doch beginnen wir zuerst einmal mit einer der sieben Todsünden. Wir hatten letztens die Habgier, eine Todsünde. Es gibt sieben, laut Bibel. Das sind Faulheit, Stolz, Zorn, Völlerei, Unzucht, Habsucht und Neid. Die Völlerei, die Habsucht hatten wir. Die Völlerei, gesungen von Frau Lotte Lenja, das Orchester und der Chor von dem Wilhelm Brückner Rüggeberg Ensemble. Lotte Lenja mit dem Malerquartett und Orchester aus der Oper Die sieben Todsünden. Ein Brief aus Philadelphia. Anna, geht es gut? Sie verdient jetzt endlich. Sie hat einen Kontrakt als Solo-Tänzerin. See will und wann sie will. Das wird schwer sein, unsere Anna, denn sie ist so zu zerfressen, auch wenn sie sich doch nur an dem Kontrakt, denn die wollen kein Nilpferd in Philadelphia. Sie wird jeden Tag gewogen, denn die stehen auf dem Stein, die stehen auf dem Stein, die stehen auf dem Stein, die stehen auf dem Stein, nehmen sie ein Gramm zu, und was mehr ist, ist voll, nehmen sie ein Gramm zu, und was mehr ist, ist voll, nehmen sie dann noch ein Gramm zu. Aber Anna ist ja sehr verständig, sie wird sorgen, dass Kontrakt Kontrakt ist. Sie wird sagen, Essen kannst du schließlich in Louisiana, Anna, in Louisiana, Anna. Hörnchen, Schnitzel, Spargel, Hühnchen, und die kleinen gelben Honigkuchen. Denk an unser Haus in Louisiana. Sieh, es wächst so Stock, wächst es. Darum haltern dich, Fressung ist vom Übel. Halte an dich, denn die Fressung ist vom Übel. Aus der Oper von Bertolt Brecht und Kurt Weill, die sieben Todsünden, die Fresssucht, die Völlerei. Tok ist eine Akustik-Soul-Band aus Deutschland. Die Mitglieder der Band sind Tokunbo Akinro. Die Dame ist für den Gesang zuständig, Herr Morten Klein am Saxophon. Das ist die Achse der Gruppe. Zum Quintett gehören noch Keyboard, Kontrabass und Schlagzeug, teilweise in wechselnder Besetzung. Die Songs werden von Morten Klein komponiert. Die englischen Texte schreibt Tokunbo Akinro. Bevor wir ein kleines Bandporträt liefern, hören wir uns zuerst einmal ein Lied dieser interessanten Formation an. Ein Lied, das, wie man mir gesagt hat, in Deutschland schon ein kleiner Hit in den Radios ist. Zumindest in den Radios, die deutschsprachige Musik spielen. Schokolade. Wenn ich dran denk, wie es mich bestimmt, mir täglich Lebensfreude nimmt. In mir dreht alles sich nur um das eine. Und ich bin sicher, du weißt, was ich meine. Versuch mich abzulenken, nicht immer dran zu denken und plane meine Zeit ganz minutiös. Bloß nicht zu Hause sein, da lauert Krieg, der wahre Feind, der doch so harmlos und verführerisch zu sein scheint. statt zu laufen, ich mich durch mein Pensum schläg. Nur mit dem einen Ziel im Sinn, die Quälerei, die macht mich dünn. Halt ein paar Tage durch, dann mach ich schlapp. Das ist zu schwer für mich, Joggen bringt mich noch ins Grab. Ich hab die Nase voll, brauch was in Du und nicht in Moll. Ich will nicht leben ohne meine Schokolade. Nie mehr in Schoko baden, wär doch jammerschade. Sie zu essen macht zwar dick, doch währenddessen spür ich Glück. Die Konsequenzen muss ich dann halt tragen. Ich will nicht leben ohne meine Schokolade. Nie mehr in Schoko baden, wär doch jammerschade. Sie zu essen macht zwar dick, doch währenddessen spür ich Glück. Dafür kommt morgen eben gar nichts in den Magen. Jo, also Tokunbo Akinro ist die Tochter einer Deutschen und eines Nigerianers. Ihre frühe Kindheit verbrachte sie in Nigeria. Im Alter von 10 Jahren kehrte sie nach Deutschland zurück. Morten Klein ist Sohn einer Dänin, sein Vater ist Berliner, Dänisch war seine erste Sprache. Bin alle Uhren gedreht. Nur deshalb komm ich nie zu spät. Tok Tok Tok begannen schon 1998 als Trio. Als Trio heißt Gesang, Tenorsaxophon und Kontrabass. Integrierten 1999 das Fender Rhodes und seit dem Album From Soul to Soul, das Album ist von 2006, spielen sie auch mit Schlagzeug. Zunächst waren sie nur im norddeutschen Raum bekannt. Dann erweiterten Tok Tok Tok ihre Konzerttätigkeiten 2000 auf ganz Deutschland. Mit Veröffentlichung des Albums About sind sie weltweit von Paris, Madrid, Kiew, Warschau über Tallinn, Den Haag, Tel Aviv bis Sao Paulo in Brasilien gefragte Festivalgäste. Willst du was ausprobieren, musst du dich drauf verlassen, dass deine Freundschaften dadurch nicht gleich verblassen. Alle Alben bis 2006 nahm der Isländer Hjólfur Vagnsson auf. Seit Reach Out and Sway Your Booty live 2007 arbeiten Tok Tok Tok mit Oliver Noack und Frank Schmidt zusammen. So auch bei ihrer Veröffentlichung bei Universal Music zum 10-jährigen Jubiläum von Tok Tok Tok, She and He von 2008. So gerne machen, die muss ich ausprobieren, erleben und studieren. Und dafür gehe ich auch durch dick und dünn. Ich bin die Sachenversucherin. Ich schlage vor, ich spiele mal ein Lied auf Englisch und zwar von dem Album Best Of, von einem Best Of Album, Revolution 69, Tok Tok Tok, gesungen von der wirklich sehr guten Akustik-Soul-Stimme Tokunbo Akinro. Revolution. Übrigens eine Coverversion des bekannten Beatles-Liedes. Here come on, flat top, he come grooving up slowly, he got two, two, I boy, he won. Come Together, nicht Revolution. Revolution heißt das Album, Revolution 69. Entschuldigung. It's me, the Joker, do what he please. He wear no shoe shine, he got toe jam football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, you know me. Over Me. Tok Tok Tok haben in 15 Jahren 12 Studioalben, 2 Live-Alben, eine Live-CD und ein Best-of-Album herausgebracht. Soeben gehört, mit ihrer Veröffentlichung von 2010, Revolution 69. Soeben gehört, das Lied Come Together, Beatles-Cover-Version, haben Tokunbo Akinru und Morten Klein mit ihren Mitmusikern zum 50-jährigen Bestehen der Beatles ihre eigenen Beatles-Bearbeitungen gebannt. Mit Was heißt das denn? Erscheint November 2011 ihr erstes deutschsprachiges Album. Morten Klein tritt hier zum ersten Mal als Textdichter für seine Kompositionen in Erscheinung. Tokunbo Akinru vertont wiederum ihre Texte selbst. Mit der im deutschsprachigen Raum besseren Verständlichkeit geht eine deutliche Bewegung zu kritisch-politischer Auseinandersetzung der Gruppe einher. Eifersucht. Siehst mich an, wie auch nur du das kannst, wie so ein Clooney-Mann, der gern mit jeder tanzt. Und was geb ich darum, wär ich nicht ganz so dumm, hätte ich etwas mehr Mumm, dächte nicht wieder nur stumm, ist existenziell. Ich liebe dich, doch was ist Liebe für dich? Ich weiß es nicht, du leuchtest viel zu hell. Ich fühle mich wie ein ganz kleiner Fisch und finde mich nicht, ist existenziell. Ich liebe dich, doch was ist Liebe für dich? Ich weiß es nicht, du leuchtest viel zu hell. Ich fühle mich wie ein ganz kleiner Fisch und finde mich nicht. Du küsst mich und ich weiß, mich meinst du nicht. Sehst doch auf deinem Gesicht, finde das widerlich. Tust, als wär's ganz aus Versehen. Muss nochmal ins Büro gehen, dass alle Frauen auf dich stehen. Ich kann dir auch nicht widerstehen. Ich fühle Eifersucht mit einer Wucht, die ihresgleichen sucht. Bin auf der Flucht, sieh mal die reife Frucht. Blond, reich, betucht, die deine Greifer sucht. Für ihre Geifer bucht. Ich fühle Eifersucht mit einer Wucht, die ihresgleichen sucht. Bin auf der Flucht, sieh mal die reife Frucht. Blond, reich, betucht, die deine Greifer sucht. Für ihre Geifer bucht. Schenkst mir einen Ring, willst, dass ich dir Danke sing. Auch wenn ich jetzt undankbar kling, hing ich noch nie an so einem Ding. Und soweit ich weiß, hat sowas keinen hohen Preis. Sicher der allerletzte Scheiß, das finde ich schon ziemlich dreist. Ist existenziell, ich liebe dich, doch was ist Liebe für dich? Ich weiß es nicht, du leuchtest viel zu hell. Ich fühle mich wie ein ganz kleiner Wicht und finde mich nicht, ist existenziell. Ich liebe dich, doch was ist Liebe für dich? Ich weiß es nicht, du leuchtest viel zu hell. Ich fühle mich wie ein ganz kleiner Wicht und finde mich nicht. Ich fühle Eifersucht mit einer Wucht, die ihresgleichen sucht. Bin auf der Flucht, sieh mal die reife Frucht. Blond, reich, betucht, die deine Greifer sucht. Für ihre Greifer bucht. Ich fühle Eifersucht mit einer Wucht, die ihresgleichen sucht. Bin auf der Flucht, sieh mal die reife Frucht. Blond, reich, betucht, die deine Greifer sucht. Für ihre Greifer bucht. Ich fühle Eifersucht. Ay, mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. Ay, mira, chama, ¿tú no oíste que Angela Merkel y Hugo Chávez se casan? Mira, yo lo oí el otro día en Niemandsland, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Im September 2012 veröffentlichen Tok Tok Tok einen Live-Mitschnitt ihres einmaligen Gershwin-Konzerts mit dem NDR Pops Orchestra mit Soul-Arrangements von Morten Klein und Hollywood-Klängen von Enrique Ugarte. Bevor sich im März 2013, Achtung, Tok Tok Tok auflösen, das ist angekündigt, verabschieden sie sich mit einer Goodbye-Tour von ihrem Publikum. Als wüsste ich's nicht. Ein paar Worte zu ihren größten Hits. Da ist erst einmal You Drive Me Crazy, Don't Go Away, I Took So Long, Oh Lord, Our Little Song und natürlich eingangs gehört Schokolade. Noch ein paar Worte noch einmal zur Besetzung. Tokunbo Akinru, Gesang oder Vogue, wie das so schön heißt. Morten Klein, Tenorsaxophon, Gitarre, Drums, Mouth Drums, die Mundorgel. Jens Gebel am Fender Rhodes und Christian Flohr oder Christian Decker, die wechseln sich ab am Bass. Ich find zu mir zurück. Es gab auch eine Menge Auszeichnungen. Ein paar Mal gab es den German Jazz Award, dann den französischen Grand Prix SACEM, Komposition und Gesang. Dann gab es den Spain Reach Out and Sway Your Body, nominiert für Bestes Album 2007. Und die DVD Live in Bratislava von 2005 wurde für den Deutschen Schallplattenpreis bzw. den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert. Ich hab nicht erkannt. Und zur Diskografie. 98 begann es mit This Can't Be Love, Einstein Music, herausgegeben, so heißt das Label, eine CD. Dann 99 das nächste Album, 50 Ways to Leave Your Lover. 2000 ging es direkt weiter mit Love Again. Dann 2002 Ruby Soul, in dichter Folge jetzt von 2003 bis 2010 praktisch ein Album nach dem anderen, fast jedes Jahr eins. Revolution 69, da werden wir jetzt noch ein Lied draus hören. Ein Beatles-Coveralbum, eine Hommage an die Beatles und Live and Intimate. Und was heißt das denn, gerade zu hören? Dieses Lied hören wir noch zu Ende, Track 5. Es heißt Zu mir zurück. Und danach ein Help von den Beatles. Und dann kommen wir zu den harten politischen Sachen. Werner ist auch mittlerweile hier im Studio eingetrudelt. Der wird Ihnen gleich, meine Damen und Herren, einiges erklären. Ich hoffe, du identifizierst mich nicht nur mit diesen harten politischen Geschichten, die passieren. Nein, also, du schreibst ja auch heimlich romantische Gedichte, das weiß ich. Ja, ich habe es in YouTube, ein Video von dir gesehen. Bei dem Lied vorher, Eifersucht, dann ist mir eingefallen, wie recht hat doch diese Frau. Also ich war, wo ich hier reinkam, ganz eifersüchtig auf dich mit dem Hemd, das du anhast. Hier so ein schwarz-rotes Niemandsland-Hemd 91.4. Sowas habe ich nicht. Ein Unikat, Werner. Das habe ich auch schon bewundert, das T-Shirt. Ja, die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer Leidenschaft. Richtig. Jedenfalls, es handelt sich um ein Unikat. Man kann es leider nicht mehr kopieren. Es existiert nur einmal. Es wurde in Berlin auf der Oranienstraße angefertigt, 2005. Unserer einstigen Welt, mein Blick ging nach vorn. Und ich sah wieder hell. Meine Sehnsucht ist mein Glück, führt mich wie ein Blindenstock. Und ich find zu mir zurück. Die Gezeiten kommen und gehen, doch im Nebel zu stehen und wie durch Wunder kann ich sehen. Du bist mein Hafen, mein Leuchtturm, wenn's in mir wütet wie ein Sturm und endlich komme ich zur Ruhe. Ja, eine wunderschöne Stimme, das muss man sagen, die Tok-Tok. Sängerin Tokunbo. Noch ein letztes Lied von Ihnen und dann, wie gesagt, Themenwechsel. Das Lied Help von den Beatles. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Changed and also my seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Das war Originalton, Herr Gauck und Frau Merkel. Ihr Programm heißt Sozialleistungen kürzen, Leute entlassen, Löhne senken und natürlich robuste Einsätze weltweit. Entwaffnet Merkel. Das schreibt Herr Arnold Schölzel in der Jungen Welt diese Woche. Und er erklärt dazu: Im Juni rügte Bundespräsident Joachim Gauck die deutsche Gesellschaft als glückssüchtig und forderte mehr Offenheit für Kriegseinsätze. Am Montagnachmittag dieser Woche erläuterte Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU auf einer Bundeswehrtagung in Strausberg bei Berlin einen Schwenk in der deutschen Militärdoktrin hin zu mehr Eigenständigkeit. So heißt das jetzt. Die Bundeswehr soll nach ihren Worten auch bei einer stärkeren Zusammenarbeit in EU und NATO ihre Kapazitäten nicht abbauen, sondern verbreitern. Wörtlich erklärte Merkel: Ein Land wie Deutschland als größte Volkswirtschaft in Europa und mit seiner Bevölkerungszahl und mit seinen Ressourcen sollte ein breites Spektrum an Fähigkeiten vorhalten. Naja, zwar solle im Bündnis das Pooling und Sharing vorangetrieben werden. Die Pfarrerstochter spricht fließend Englisch, sie weiß, was das ist. Also die gemeinsame Nutzung von Material. Aber für Deutschland sei das Prinzip Breite vor Tiefe, so nennen die das. Diese linguistischen Marketing-Spezialisten, die kann man wirklich nur loben. Die sagen nicht, wir werden bombardieren, die sagen Breite vor Tiefe. Außerordentlich wichtig. Das Land bietet seinen Nachbarn eine Anlehnungspartnerschaft an. Wie romantisch, anlehnungszärtlich legen die Generäle Frankreichs ihre Köpfe an die Schultern der deutschen Generäle. Anlehnungspartnerschaft. Die Nachbarländer könnten sich mit ihren militärischen Fähigkeiten an die Bundeswehr andocken. Mehr Auslandseinsätze, Werner. Was sagen wir dazu? Pfui? Pfui, pfui? Oma, ich weiß nicht, ob es notwendig ist, die Merkel zu entwaffnen, weil wenn du die so anguckst, die hat doch schon so ein entwaffnendes Lächeln immer, ne? Der traut man überhaupt nichts Böses zu. Nee, man denkt immer, die backt Kuchen, die kommt jeden Moment mit Barbara-Torte rein und einem Blumenstrauß, ne? Butterblumen. Da kann man nur noch rufen, help, help, Hilfe, ja. Hilfe. Dabei hat sie Handgranaten im Frühstückskorb. Jeder vermutet einen leckeren Butterkranz und dann kommen die Handgranaten und die Gaukschen Maschinenpistolen. Ja, meine Damen und Herren, es ist wie ein Witz, es ist wie eine Karikatur, aber so sieht's aus. Kriegsminister Thomas de Maizière unterstützte auf der Tagung diesen Kurs, so heißt es weiter, der laut Reuters eine Abkehr von der früher angestrebten, immer größeren militärischen Arbeitsteilung in EU und NATO bedeutet. Weil andere Partner nicht bereit seien, auf große Fähigkeiten zu verzichten, werde dies auch Deutschland nicht tun. Dieses Vokabular ist auch interessant, auf große Fähigkeiten zu verzichten. Das erklärte der CDU-Politiker und fuhr fort. Große Fähigkeiten sind natürlich Atombomben, 5000-Tonnen-Bomben und was sie da alles haben. Es wird zu Recht immer der Anspruch an eine Mittelmacht wie die Bundesrepublik Deutschland sein, in jeder Operationsart im Bündnis eine Rolle spielen zu können, einen Teil zu übernehmen. So tönt es aus der CDU. Deshalb setze er auf das Konzept Breite vor Tiefe. Die Bundeswehr muss sich nach Ansicht des Ministers zudem auf mehr Anfragen für internationale Einsätze vorbereiten. Wir werden gefragt, unser Einfluss ist erwünscht und anerkannt, sagte Maizière laut Redetext. Klar, die bereiten sich natürlich vor, auch im Mali, Sudan, im Zentrum von Afrika jetzt ihre Truppen hinzuschicken, um da für Ruhe und Ordnung unter den Schwarzen zu sorgen. Wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben, meine Damen und Herren. Das ist natürlich sehr ironisch und zynisch gesagt. Als starkes Mitglied der internationalen Gemeinschaft wird Deutschland künftig eher häufiger gefragt werden, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, auch militärisch und so weiter. Das heißt, die Worte wiederholen sich ständig. Verantwortung übernehmen, Einsatz, helfen, Anlehnungspartnerschaft und allerlei Marketing, Linguistik, mehr. Merkel erklärt sich ganz in diesem Sinne grundsätzlich offen für einen militärischen Einsatz der EU in Mali. Die haben ja gerade den Friedensnobelpreis bekommen, EU, und dann schicken sie natürlich jetzt direkt Hubschrauber, Drohnen, Bomben, Bomberpiloten und Truppen nach Mali. Breite vor Tiefe, ne? Und ja. Um Ruhe zu schaffen, Auslandseinsätze. Und das alles kann man ja zusammenfassen. Warum machen sie das? Um Frieden zu schaffen. Frieden, genau, Werner. Es heißt nämlich weiter, die zunehmenden Rüstungsexporte, Deutschland ist schon Nummer 3 im Rüstungsexport, werden erklärt als Friedenseinsätze. Genau. Als Einsätze zur Friedenssicherung. Sie sagt wörtlich, wer sich der Friedenssicherung verpflichtet fühlt, aber nicht überall auf der Welt eine aktive Rolle in der Friedenssicherung übernehmen kann, der ist auch dazu aufgerufen, vertrauenswürdigen Partnern, wir nennen mal Saudi-Arabien, diese rassistischen Scheichs, die ihre Frauen wegsperren und Demonstranten abknallen lassen und bewaffnete Terroristen nach Syrien gerade reinschicken, diesen vertrauenswürdigen Partnern will man helfen, damit sie entsprechende Aufgaben übernehmen. Das, toll, toll. Und das beruhigt dann auch das die ausländischen Investoren, ne? Dann geht die Risikoprämie wieder runter. Und so tief, Breite vor Tiefe, ne? So tief schürfen, ist das ja nie gewesen, was die Merkel da sagt, eher breit, ne? Und also deshalb ist das irgendwo auch nur konsequent, finde ich, ne? Was natürlich erstaunt ist, mit welcher Offenheit und Frechheit, alle Marketingausdrücke mal beiseite gelassen, jetzt offen, aggressiv, imperialistisch auf den Putz gehauen wird. Es werden Kriegstrommeln gerührt, wie man wahrscheinlich seit der Kaiserzeit oder seit Hitlers Zeiten solche Töne nicht mehr gehört hat. Aus einer deutschen Kanzlei. Sowas hat es noch nicht gegeben, dass man ganz offen sagt, wir werden jetzt auf der ganzen Welt tätig werden. Wir werden überall unsere Rüstungsexporte und auch unsere Soldaten hinschicken, beziehungsweise unsere Bomber und Bomben. Das ist wirklich, würde ich sagen, eine neue Dimension, die auch zu unseren heutigen Zeiten wahrscheinlich passt. Sieht nicht gut aus. Damit ist dann wahrscheinlich endgültig unser Komplex von nach der Nazi-Zeit endgültig überwunden. Wir sind wieder wer, wir können wieder so normal sein wie alle. Ne? Wie ein amerikanischer General auch gesagt hat, die Deutschen müssen wieder das Töten lernen. Sie haben das ja verlernt. Sie wurden ja nach Auschwitz sehr schüchtern. Sie wollten nicht mehr in andere Länder und da Kinder, Frauen, Männer, Menschen töten. Und das müssen sie wieder lernen. Das ist ein Tötungskurs, den man da machen muss. Und Orwell war wie immer seiner Zeit wieder voraus. Ne? Der frühere Kriegsminister, der dann Verteidigungsminister hieß, in Zukunft ist es dann unser Friedensminister. Genau, Friedensminister und alles, was da gemacht wird, sind Friedensbomben, Friedenspanzer, Friedenseinsätze. Und wer dagegen demonstriert, ist ein Friedensgegner. Das heißt, Leute, die jetzt gegen einen Krieg demonstrieren, sind im Grunde Friedensgegner. Und Terroristen. Und Terroristen. Und die müssen dann entsprechend behandelt werden. In Spanien sieht es natürlich auch nicht besser aus. Überall wird geschlagen, getreten, misshandelt. In Spanien, so sagt ein aktueller Amnesty International Bericht, gibt es Misshandlungen und Folter. Das ist belegt und Amnesty International prangert das an. Die Regierung wird das natürlich streng von sich weisen, aber Amnesty International ist nicht irgendein kleiner Stadtindianer, den man da auf der Straße zusammengeschlagen hat und der sich dann beschwert, da pfeift man ja drauf, sondern Amnesty International ist eine Institution, die weltweit über die Einhaltung der Menschenrechte wacht. Und da sieht's in Spanien nicht gut aus. Berichten zufolge machte die Polizei bei Demonstrationen exzessiven Gebrauch von Gewalt. Spanien hielt auch weiterhin an der Haft ohne Kontakt zur Außenwelt für Terrorismusverdächtige fest. Das sagt Amnesty. Angehörige ethnischer Minderheiten wurden gezielt Personenkontrollen unterzogen. Die bewaffnete Gruppe Euskadi da Askatasuna ETA verkündete das Ende ihres bewaffneten Kampfes. Das sind die großen Themen im Amnesty International Bericht zum Jahr 2012. Ein paar kleine Highlights, die ich zitiere, nachzulesen, alles auf der Amnesty International Seite. Man guckt unter www.amnesty.de und dann geht man zum Jahresbericht Spanien. Man kann es auch auf Spanisch und auf Englisch natürlich lesen. Ab dem 15. Mai kam es in Städten in ganz Spanien zu Demonstrationen, der als 15M, 15. Mai und Los Indignados, die empörten, bekannten Bewegung. Die Demonstrierenden verlangten einen politischen und ökonomischen Wandel sowie sozialpolitische Veränderungen in den Bereichen Beschäftigung, Bildung und Gesundheit. Zum Thema Folter und Misshandlungen. Berichten zufolge machten Beamte mit Polizeibefugnissen bei landesweiten Demonstrationen der Bewegung 15M zwischen Mai und August 2011 exzessiven Gebrauch von Gewalt. Am 27. Mai griffen Einheiten der autonomen katalanischen Polizei ein, um Demonstrierende auf der Plaza de Catalunya in Barcelona zu zerstreuen, das heißt auseinanderzuschlagen. Berichte, nach denen die Bereitschaftspolizei friedliche Demonstrierende mit Stöcken schlug und Gummigeschosse auf sie abfeuerte, wurden sowohl durch medizinische Beweise und auch durch Videomaterial untermauert, belegt und demonstriert. Die Polizeibeamten sollen keine Erkennungszeichen auf ihren Uniformen getragen haben. Auch das ist belegt. Am 8. Juni ließ die katalanische Regierung verlauten, dass eine Untersuchung der Anschuldigungen wegen exzessiver Gewaltanwendung nicht erforderlich sei. So gehen die Herrschaften selber natürlich mit dem Thema um. Spanien, das war ein kleines Zitat. Wer den ganzen Bericht lesen will, da gibt es viele Seiten mit anklagenden Sachen zu lesen. Zum Beispiel auch jungen Leuten, denen die Polizei Steine in die Rucksäcke gesteckt hat, nachdem sie festgenommen wurden. Die wurden dann zusammengeschlagen und als Steinewerfer hingestellt. Auch das ist belegt. Ja. und viele andere Sachen sind auch noch belegt. Also was du gesagt hast, dass die bei diesem Einsatz der Polizei, bei diesem ersten in den letzten Jahren wirklich ganz brutalen Polizeieinsatz hier in Katalonien am 27. Mai, waren natürlich, wie immer, muss man sagen, wie immer, keiner der Polizisten identifiziert mit seinem Namen oder seiner Nummer, die er eigentlich deutlich sichtbar tragen müsste. Ne? Aber das ist eine gängige Polizeipraxis hier in Spanien, also nicht nur in Katalonien, sondern überall. Und darauf befragt die Vorgesetzten der Polizei, dann sagen die immer, doch, doch, die haben die getragen. Nur eben zum Beispiel unter der schusssicheren Weste, sodass sie niemand sehen kann. Und das ist also eine Sache und dann eben, wie gesagt, die zunehmende Brutalität überall. Ne? Und das ist dokumentiert. Ne? Und dann auch wieder darauf angesprochen, die Polizeioberen dann verteidigen ihre Leute, die sie im Einsatz haben, regelmäßig. Niemals wird irgendein Vorfall untersucht oder geahndet gar, ja, dann nicht nur gegen die Demonstranten selber, sondern auch Journalisten werden natürlich zusammengeprügelt, ne? Dann wird den Leuten teilweise die medizinische Hilfe verweigert, wenn sie verletzt werden. Und das hat also jetzt Attac hier denunziert. Sie sagen auch, das ist ein Phänomen, das nicht nur in Spanien stattfindet, sondern überall, europaweit, besonders natürlich in Südeuropa, Griechenland, Portugal, wo Leute vom Geheimdienst, die irgendwie sozial engagiert sind, das reicht schon aus, dass du von der Geheimpolizei überwacht wirst. Ja. Und ja, gut. Ja, so sieht's aus. Es gibt natürlich ab und zu schüchterne Versuche der Justiz, solche Exzesse, wie sie das selber nennen, da schlägt mal ein Beamter über die Stränge, kann ja passieren, die doch vor Gericht zu bringen. Im November zum Beispiel letzten Jahres sprach der oberste Gerichtshof El Tribunal Supremo 4 Angehörige der Guardia Civil frei, die im Dezember 2010 vom Strafgericht von Gipuzkoa wegen der Folter von Igor Portu und Martin Sarasola am 6. Januar 2008 in Polizeigewahrsam verurteilt worden waren. Das heißt, wenn dann mal was gerichtlich gegen sie unternommen wird, werden die natürlich von einem neuen Gericht in der nächsten Instanz sehr oft wieder freigesprochen. Selten, selten landet wirklich jemand von denen mal im Knast. Von diesen Schlägern und Mördern. Es gibt viele Fälle, wo die Polizei, wie gesagt, ihre Exzesse gegen die Leute loslässt, wo die Polizei schlägt, foltert, tritt, vergewaltigt und alles Mögliche macht. Nur will das normalerweise dann auch niemand hören. Niemandsland 91.4 FM, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Wie es in Spanien aussieht, Werner, wolltest du noch was zu sagen? Ich habe diese Woche in El País einen Bericht gelesen über Jerez de la Frontera. Die gilt als verfehlte Stadt. Ich kenne Jerez ziemlich gut, weil ich da eine gute Freundin wohnen habe. Ich habe die Stadt auch schon ein paar Mal besucht. Und da funktioniert nichts mehr. Der öffentliche Nahverkehr ist so gut wie lahmgelegt. Die Busfahrer bekommen ihre Gehälter nicht mehr gezahlt, die Lehrer nicht, die Schulen verkommen, die Müllabfuhr funktioniert nicht, alles ist verdreckt und versaut, die Kanäle verstopfen. Aber es gibt da Klicken, die sind unglaublich reich geworden die letzten Jahre aus öffentlichen Geldern. Jerez de la Frontera hat ungefähr 1 Milliarde Schulden, das Rathaus, die Provinzverwaltung, bei 300.000 Einwohnern, das muss man sich mal überlegen, die ganze Provinz, Jerez. Nirgendwo gibt es so viele Politiker und Funktionen wie da. Da ist Hinz und Kunz in der Verwaltung. Ganze Familienclans sind da in Rathäusern und Verwaltungsapparaten und haben da Posten, Dienstautos, Chauffeure. Aber es fehlen Bleistifte für die Sekretärinnen. Ein unglaublicher Plünderungsvorgang, der da vor sich gegangen ist. Und es gab große Demonstrationen diese Woche. Leute, Mütter, Kinder sind auf die Straße gegangen, verzweifelt, wütend, protestieren gegen diese Art von Ausplünderung. So etwas hat es in der spanischen Geschichte so noch nie gegeben. Vielleicht bei Invasionen, wo dann ein Eroberer-Heer praktisch alles plündert und den Leuten alles wegnimmt. Spanien 2012. Oder eben unter Franco, ne? Unter Franco. Ja. Wenn die Franco-Witwe natürlich in ein Kaufhaus ging oder in ein Juweliergeschäft, da hat sie eingepackt, packen Sie das ein, Brosche, Diamanten, packen Sie ein. Und wer traute sich da zu sagen, aber die Rechnung, Madame, Senora, das hat sich natürlich niemand getraut. Die haben geklaut wie die Raben. Wie Göring in Paris. Ihr wisst vielleicht, dass Hermann Göring durchs besetzte Paris gefahren ist in seinem Auto und ist bei Tuchhändlern reingeschneit mit seinen SS-Schergen. Und hat da alle möglichen Stoffe und Seidentücher beschlagnahmt, hat da durchgewühlt und hat sich dann seine Fantasieuniform schneidern lassen als Luftwaffengeneral und was auch alles. Außer den, Gemälden, die er zugweise nach Deutschland geschafft hat. Sind wir wieder soweit? Ja, also zu dieser Verarmung der großen, übergroßen Mehrheit der Bevölkerung, die stattfindet seit ein paar Jahren und eben simultan dazu diese zunehmende Bereicherung der Reichen. Hast du jetzt gerade das Beispiel aus Andalusien gebracht. Valencia, wie sieht's da aus? War auch eine Demonstration gestern oder vorgestern von Schulkindern, die mit ihren Lehrern und Eltern kilometerweit auf einer Landstraße laufen. Warum? Weil der Schulbus gestrichen wurde. Die müssen jetzt entweder sich selber organisieren, die Eltern, um ihre Kinder zur Schule zu bringen, oder eben zu Fuß gehen, kilometerweit. Ja. Dann in anderen Schulen fehlt jetzt schon, weiß man schon, die haben kein Geld, um Öl zu kaufen für die Heizung im Winter. Ja. Und dann, was letztes Jahr schon angefangen hat, geht es halt wieder darum, sich sehr warm anzuziehen und mit Handschuhen im Schulzimmer zu sitzen. Wie in alten Zeiten, wie man es aus alten Filmen sieht, zum Beispiel aus diesen Espanoladas oder aus der Nachkriegszeit, wo auch ältere Leute noch erzählen, wie sie da gefroren haben. Woran liegt das nun alles? Was ist passiert in einem Land wie Spanien, das so weit gekommen ist? Da gibt es natürlich mehrere Faktoren, aber ein Faktor ist der, dass eine Generation von Spaniern verschuldet ist. Und die Spanische Republik sollte zum Beispiel, und das empfehlen viele Experten, nicht nur in Brüssel, sondern weltweit, dieses unglaubliche, monströse Verwaltungssystem der 17 autonomen Regionen reformieren, wo es inzwischen, Achtung, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, 440.000 politisch besetzte Stellen gibt. 440.000. Wie viel Geld das ist, die kriegen natürlich alle fette Gehälter, das sind natürlich alles Familienclans, nicht alles, aber sehr viele. Derzeit kostet den spanischen Bürgern allein die Verwaltung dieser 17 autonomen Regionen 12% des Bruttoinlandsproduktes, des BIP, das ist ungefähr. Die wahren Gründe für die Verschuldung, das schreibt Frau Stefanie Claudia Müller und Herr Roberto Centeno in einem Aufruf, der weltweit durchs Internet gegangen ist. Die wahren Gründe der Verschuldung des Landes haben also wenig mit zu hohen Gehältern oder zu wenig geleisteten Arbeitsstunden der Arbeiterklasse zu tun oder gar zu hohen Renten der alten Leute, wie es von deutscher Seite zum Beispiel manchmal durchklang. Spanien fehlt es auch nicht an Talent oder Kreativität. Es hat viele exzellente Denker, Kreative, Ingenieure, Mediziner und Manager. Vielmehr krankt die spanische Wirtschaft an einer jahrzehntelangen Vetternwirtschaft und einer gefährlichen Verlinkung derselben mit der politischen Macht sowie einer chronischen Schattenwirtschaft, die bisher kaum bekämpft wurde, die rund 20% des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Kannst du das nochmal nachgucken, was du eben zitiert hast? Wie viel Prozent vom Bruttosozialprodukt ist das? Ja, die autonomen Verwaltungen verschlingen 12% des Bruttoinlandsproduktes. Die autonomen Verwaltungen, das ist eine ganze Menge. Okay. Und dann habe ich hier noch eine Zahl. Es geht auch um die Behörden. Es geht darum, dass viele Behörden auf zentraler und regionaler Ebene doppelt existieren. Die autonomen Regionen kommen alleine auf 2000 Botschaften, 4000 öffentliche Unternehmen und 50 Regional- und TV-Kanäle. Die regionale Verwaltung und ihre ausufernden Kosten sind ein zentrales Problem dieser Krise. Im Jahre 2011 machte sie mit einem Volumen von 234 Milliarden Euro 2/3 der gesamten Staatskosten aus. Also ist ganz klar, da könnte man sparen, das stimmt. Ne? Auf der anderen Seite ist das genau der Aspekt, der einzige, der betont wird, auch von der rechtskonservativen PP, ja, dass die dort möglicherweise sparen wollen, ne? Bei allem anderen nicht. Aber ich finde interessant diese Prozentzahl vom Bruttoinlandsprodukt, weil ich habe hier gerade noch eine andere, und zwar noch mehr, und zwar 27% vom Bruttoinlandsprodukt, nämlich in absoluten Ziffern wie viel? 296 Milliarden Euro, also fast 300 Milliarden Euro, 27% vom Bruttoinlandsprodukt ist das, was die Reichen rausgeschafft haben aus Spanien, transferiert haben auf ihre Konten in der Schweiz zum Beispiel oder in Liechtenstein oder wo auch immer. 300.000 Milliarden. Ja. Und das sollte man auch nicht vergessen, ne, dass das. Davon müssten Sie natürlich auch, Werner, muss man sagen, Steuern bezahlen, die dem spanischen Staat zugutekommen würden. Das heißt, es handelt sich da auch um einen Steuerbetrug und eine Steuerflucht ins Ausland. Aber gut, das ist natürlich ein Kavaliersdelikt, das wird kaum geahndet. Dann auch die Hilfen für Spanien, und das gilt auch für andere europäische Mitgliedstaaten, das fordern Frau Claudia Müller und Roberto Centeno, sollten deswegen nicht in marode und politisierte Banken gesteckt werden, wie im Fall von Bankia, da die wirkliche Situation der in Bank umgewandelten Sparkassengruppe schwer abzuschätzen ist. Die Zahlen und Bilanzen, die veröffentlicht wurden und werden, sind absolut zweifelhaft. Das sagen die Experten. Ehe man denen Milliardenhilfen gibt, muss man erstmal fragen, wofür, wo gehen die hin, und ehe wir die geben, können wir die kontrollieren. Immer nach der eigenen Logik ihres eigenen Systems jetzt betrachtet. Und so könnte man stundenlang weitermachen. Wohin geht das Geld? Wer hat das Geld? Wer kontrolliert das Geld? Und wer wird ausgeplündert? Wir wissen es. Wir klagen das jeden Samstag hier an. Ja, auch noch eine kleine Anekdote dazu. Jetzt kommt raus der Schwiegersohn von unserem lieben König. Wie heißt er nochmal? Urdangarin, ja? Ja. Mit seiner Frau Christine. Die haben sich ja kurz bevor das alles aufgeflogen ist, seine Betrügereien und Korruption da, die haben sie sich da oben im Pedralbes, im besten Stadtteil von Barcelona, ein Häuschen gekauft für 11 Millionen. Ne? Aber das so viel hat er natürlich nicht bar da. Dann hat er eine Hypothek beantragt von 5 Millionen. Und was verlangt die Bank als Sicherheit? Ja, sein Monatsgehalt von 3.000 Euro. Ja. Das ist ja niedlich. Ja. Also, nee, gehen also, die miteinander um, das kann man schon bewundern. Ne? Diese, also untereinander. Diese Typen da, diese, die da ihr Geld ins Ausland schaffen, die schaffen natürlich nicht alles ins Ausland. Sie brauchen ja hier was zum Leben und Überleben. Und selbst da bleibt dann immer noch was übrig. Also was machen die Reichen mit dem Geld, das sie nicht verbrauchen, das sie nicht ins Ausland schaffen? Das bleibt hier. Und was macht der kleine Mann, wenn er dieses Problem haben sollte? Ja? Der geht dann treu und brav zur Bank und fragt, ja, was kann ich denn machen, damit ich da ein bisschen Rendite kriege? Und dann gibt es unheimlich tolle Vorschläge und so weiter. Ne? Und investieren Sie doch in die Swap Downfall Papers und schwupp ist das Geld weg. Aber viele, die tun dann eben so ganz konservative Depositos machen, so Festgeld anlegen mit 0,9% Verzinsung, um sicher zu gehen. Jetzt die Reichen, wenn denen was übrig bleibt, die machen das natürlich nicht, ne? Die legen ihr Geld an in Investitionsgesellschaften, das heißt man hier SICAV, in den Sociedades de Inversión de Capital Variable. Warum hat der kleine Mann diese Möglichkeit nicht? Weil das Minimum, um so eine Firma aufzumachen, sind, weiß jetzt nicht mehr, 240.000 Euro, glaube ich. Und dann gibt es noch eine weitere Bedingung dafür. Es muss mindestens 100 Aktionäre geben, um so eine Gesellschaft aufzumachen. Nun sucht sich natürlich der Millionär nicht 100 andere Millionäre, um das schaffen zu können, sondern sucht sich 99 Strohmänner. Also alte Leute, die kurz vorm Tod sind, Rentner, Arbeitslose, die dann ihren Namen hergeben, ein bisschen Geld dafür bekommen und dann wird so eine Gesellschaft aufgemacht. Und wie viel bezahlen die dafür Steuer für das Geld, das sie da angelegt haben? 1% Steuer. Und so geht es natürlich auch, wo das Normale wären für Kapitalanlagen eben wesentlich mehr. Ja? Nicht so viel wie Lohnsteuer, Einkommensteuer, aber müssten eigentlich doch mehr zahlen, aber so retten sie sich und sparen natürlich auch hier. Übrigens, ich habe mich geirrt, also das Minimum, um so eine Gesellschaft aufzumachen, sind nicht 240.000 Euro, sondern 2,4 Millionen. Kleiner Lapsus von mir. Ja. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Ich hatte Ende September mit dem Frankfurter Autoren Wolf Wetzel ein längeres Interview geführt, das auch im Podcast zu hören ist. Und dazu gibt es noch einen kleinen Nachtrag, den ich jetzt hier im Niemandsland spiele, vor den Katastrophen und Nachrichten. Wolf Wetzel, der Autor zu Besuch in Barcelona, der äußert sich jetzt einmal zu den Indignados, zum katalanischen Nationalismus und zu verschiedenen Fragen der politischen Strategie. Wolf Wetzel. Wolf Wetzel, natürlich nicht nur als kritischer Autor hier in Barcelona, sondern vielleicht auch als beobachtender Flaneur. Ja, genau. Ich werde jetzt kein Loblied auf Katalonien anstimmen. Nein, ich bin hierher gefahren, also weil ich das letzte Mal war ich im Mai da, wo die großen Demonstrationen waren. Und klar, jetzt bezogen auf Deutschland war das natürlich schon erstmal beeindruckend, wenn da 20, 30, 40, 50.000 Leute durch die Straßen ziehen. Das hat schon nochmal eine andere Dimension als Deutschland. Aber bevor ich hierher geflogen bin, habe ich dann in den Zeitungen erfahren, dass 100.000 für die Unabhängigkeit Kataloniens demonstriert haben. Ne? Und dann habe ich natürlich schon gedacht, oh je, das kann natürlich in der Tat ist es auch eine Antwort auf die Krise. Ja? Also es ist ähnlich wie diese Vorstellung, es gäbe einen anständigen, einen menschlichen Kapitalismus. Das ist ja im Prinzip das, was die Unabhängigkeitsdeklaration von Katalonien irgendwie eigentlich so impliziert, beziehungsweise den Leuten suggeriert. Wenn wir uns vom Zentralstaat Spanien abspalten, dann geht es uns insgesamt besser. Der Punkt ist natürlich, und du hast es gerade kurz erwähnt, wenn man sich anschaut, dass es keinen katalonischen Kapitalismus gibt, ja, also keiner, der sozusagen eine Insel im Weltkapitalismus ist, sondern nach denselben Regeln funktioniert, dann ist es natürlich eine absurde Erscheinung, aber tatsächlich eine ernsthafte Gefahr, weil natürlich der Protest, der hier in Spanien breit ist, kann natürlich auch eine rechte Wendung bekommen und ist eigentlich relativ kompatibel mit dem Aufstand der Anständigen, den ich meinte. Weil ich frage mich immer irgendwie, ob es weniger wehtut, wenn man von katalonischen Polizisten verprügelt wird oder von spanischen Polizisten, wenn man vom katalonischen Besitzer ausgebeutet wird irgendwie oder von einem spanischen Besitzer. Also wo ist der Unterschied genau? Ja? Mit diesen wehmütigen oder bedrückenden Eindrücken bin ich hierher gekommen. Und dann natürlich auf der anderen Seite, als es um die Verabschiedung des neuen 40 Milliarden Verarmungsprogramms ging, gab es ja große Demonstrationen in Madrid, aber auch hier in Barcelona vor dem Parlamentsgebäude. Ja, und ich war als Deutscher unglücklicherweise ein bisschen zu früh, also zur angesagten Zeit 6 Uhr, da waren das also so, Also auf Seiten der Polizei waren genug da, die kommen ja immer recht pünktlich, aber ansonsten waren es 50 Leute und ich glaube so um 7 oder 7:30 waren es 300 oder 400 Leute, die eben dann vor den Absperrungen standen und Buh gerufen haben und das, was sie eigentlich seit Jahren wissen müssten, irgendwie, was die Parlamentarier abstimmen und dass sie Huren sind und weiß der Teufel was, dass man spürt, es ist so eine Endlosschleife. Also man weiß auf der anderen Seite, sie setzen alles durch in aller Ruhe und man protestiert aber auf eine Art und Weise, wo man sich selbst nicht mehr ernst nimmt. Weil man kann natürlich nicht einfach ständig sagen, sie sind die Huren des Kapitals und weiß der Teufel was irgendwie, ohne sich zu überlegen, okay, reicht es denen, das zu sagen? Also glaubt man, wenn die aus dem Parlament rauskommen und ihnen das zuruft, dass die jetzt erschüttert sind oder dass die drüber nachdenken, irgendwie, oh, so sieht uns das voll. Das dritte Erlebnis war, hatte mir eine Freundin hier erzählt, dass hier die Bullen auf den Platz gekommen sind und haben Leute, die ein Domino-Spiel gemacht haben, dass sie die aufgefordert haben, das waren dominikanische Leute, aufgefordert haben, dass sie das zu unterlassen haben, weil das hier verboten ist. Ja. Und die haben sich dann an die Kommission gewendet und jetzt wird da gerade überlegt, mit denen was zusammen zu machen. Und da kam ja eigentlich auch sozusagen wieder so ein ganz kleiner Punkt, wo es darum geht, was ist öffentlicher Raum? Wenn der zunehmend und hier in Barcelona, das ist ja kurz erzählt, das ist eigentlich der Touristenmagnet irgendwie in Europa. Die Leute, die Geld haben, fliegen fürs Wochenende nach Barcelona shoppen. Für die ist die Welt völlig in Ordnung und ich sage auch immer, für die gab es nie eine Krise, wird es nie eine Krise geben. Und die genießen hier das schöne Wetter und die Temperatur und das Ambiente. Und alles, was stört, was nicht in diesen in diesen konsonablen Kreislauf reinpasst, ja, das wird verscheucht, das wird von den Plätzen vertrieben und sozusagen sich diese Räume, diese öffentlichen Räume wieder zurückzunehmen und zu sagen, ob wir da kiffen, ob wir da Domino spielen, ob wir trinken, ob wir da eine Assemblée abhalten, ja, das ist ein völlig selbstverständliches Recht, das wir uns nehmen, für alle, egal welche Rasse, welche Farbe, welche Ansichten, ja, und das sozusagen wieder zu verankern, ja, und sich die Plätze zurückzunehmen, ne, der Kampf gegen die Terrassas, ne, also die Kneipen, die immer mehr öffentlichen Raum privatisieren, ja, halte ich für ein ganz wesentliches Moment. Wenn man versteht, sozusagen die größere Dimension, die dahinter steht, es geht um gesellschaftlichen Raum, der zunehmend privatisiert wird, der zunehmend nur noch unter dem Gesichtspunkt des Konsums stattfindet, ja. Und das ist bestimmt in Barcelona, so wie ich es erlebe, wie da die Touristenströme durch die Gegend ziehen, ein wesentlicher Punkt. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 27. Oktober 2012, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Ich möchte heute einmal mit der Tür ins Haus fallen und beginnen mit der Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Jo, von heute natürlich. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Berlusconi-Anwälte kündigen Berufung an. Ein Gericht in Mailand hatte den ehemaligen italienischen Regierungschef gestern wegen Steuerbetrugs in erster Instanz zu 4 Jahren Haft verurteilt. Wegen einer von Berlusconi verantworteten Amnestieregelung wurde die Strafe aber auf 1 Jahr reduziert. Brüchige Waffenruhe in Syrien. Trotz der vereinbarten Feuerpause kam es zu vereinzelten Gefechten und Anschlägen. Dabei starben nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten gestern mindestens 62 Menschen. Die Lage sei aber insgesamt deutlich ruhiger. Die Waffenruhe soll 4 Tage gelten. Bundesaußenminister Westerwelle mahnt freie und faire Wahlen in der Ukraine an. Beobachter würden die Wahl morgen genau unter die Lupe nehmen, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Mit der Rechtsstaatlichkeit in dem Land sei man nicht zufrieden. Dies gelte besonders für den Umgang mit Oppositionellen wie Julia Timoschenko. Neue Grippeimpfstoffe freigegeben. Sie sollen die Lücke schließen, die nach dem Rückruf der Impfdosen der Firma Novartis entstanden war. Die vom Paul-Ehrlich-Institut freigegebenen 620.000 Impfstoffe stammen von den Pharmaherstellern GlaxoSmithKline und Abbott und sind bereits fertig produziert. Ostküste der USA bereitet sich auf Hurricane Sandy vor. Der Tropensturm wird voraussichtlich zu Wochenbeginn die Küste erreichen. Zuletzt war der Wirbelsturm über die Bahamas und Kuba hinweggefegt. Häuser wurden beschädigt, Bäume entwurzelt und Straßen überschwemmt. Mindestens 40 Menschen kamen dabei ums Leben. Das Wetter: heute im Süden und Südosten anhaltende Niederschläge, die in Schnee übergehen, im Norden und Westen freundlicher an den Küsten Schauer, 0 bis 8 Grad. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, Westerwelle macht sich stark für Julia Timoschenko, die Arme, die Leidgeplagte, die im Knast sitzt, unschuldig natürlich, wie der Westen weiß, der Westen, der freie Westen. Und Sie hat natürlich auch ein sehr heftiges Bandscheibenleiden. Wer erinnert sich nicht, bei der Fußball-Europameisterschaft sollte Julia Timoschenko von deutschen Ärzten untersucht werden. Man wollte sie ausfliegen, in Deutschland behandeln lassen. Dann hat man aber ein Foto gesehen, das ist diese Woche im Spiegel. Und da kommt man doch ins Grübeln. Da sieht man Julia Timoschenko, sie schlägt, während ein Pressefotograf mit der Kamera draußen steht, durch ein Glasfenster sie fotografiert, mit einem Schuh, mit ihren Schuhen gegen eine Tür. Und Achtung, die arme, leidgeplagte, bandscheibengeplagte Julia Timoschenko hat aber vergessen, dass die Schuhe haben 10 Meter hohe Absätze. Das kann also nicht sein, dass sie ein Bandscheibenleiden hat und ihre Ausfliegung in ein deutsches Krankenhaus fordert und gleichzeitig im Knast Stöckelschuhe trägt. Komische Sache mit dieser Julia Timoschenko. Eine Anekdote, aber auch eine Kampagne. Berlusconi soll also für ein Jahr in den Knast. Das ist toll, aber wir haben das vorhin gesagt, Victoria, du warst ja auch meiner Meinung, viel zu wenig für seine ganzen Verbrechen, für seine Diebstähle, für seine Plünderungen, für seine Päderasten-Eskapaden, wenn man das mal so nennen darf. Oder sagen wir es ganz deutlich, für seine Sexualstraftaten, die auch nach italienischem Recht Straftaten sind, wenn man mit Kindern Sex hat und sich damit auch noch brüstet. Das ist eigentlich ein Offizialdelikt. Und natürlich in einem Regime wie Italien, wo die Justiz mit dem Daumen funktioniert, wo Richter gekauft, geschmiert und bedroht werden, da kommt so schnell niemand in den Knast. Es sei denn, man macht eine Riesenanstrengung. Das scheint nun passiert zu sein. Es haben sich doch ein paar unabhängige Richter gefunden, denen selbst das über die Hutschnur ging. Jedenfalls muss er ab. Wir begrüßen das hier im Niemandsland. Viel zu wenig Knast. Er sollte den Rest seines Lebens wegkommen. Dann eine Meldung aus Berlin. Der Ausbau von Kitaplätzen bleibt vor allem in den westdeutschen Bundesländern deutlich hinter den Betreuungswünschen der Eltern zurück. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die das Deutsche Jugendinstitut in München für Bundesfamilienministerin Christina Schröder von der CDU erstellt hat. Grundlage der Zahlen ist eine Befragung von Eltern mit Kindern im Alter von unter 36 Monaten. Diese Ergebnisse wurden den tatsächlichen Betreuungsquoten gegenübergestellt. Bei den fehlenden Kitaplätzen in Prozent des Bedarfs fehlt es in Bremen 21,8%, in Nordrhein-Westfalen 17,8%, in Hessen 16,7%, Baden-Württemberg 16,2%, Rheinland-Pfalz 15,5% und so geht es weiter bis zu 4,9% in Sachsen-Anhalt, das heißt in der ehemaligen DDR. Da scheinen sich noch so Reste von DDR-Fürsorge-Sachen erhalten zu haben. Kinderbetreuung. Dann gibt es einen Bericht zur Überwachung der Linkspartei. Die Linkspartei drängt auf eine schnellere Entscheidung des Karlsruher Bundesverfassungsgerichtes wegen der Überwachung von Abgeordneten durch den Verfassungsschutz. Es soll nämlich geprüft werden, ob das legitim und legal ist, dass vom Volk frei gewählte Abgeordnete von Neonazis unterwanderten Geheimdienst überwacht werden sollen. Nachdem vergangene Woche der thüringische Dienst versucht hatte, einen ehemaligen Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten Katharina König anzuwerben, sei nun das Fass übergelaufen, das sagt Fraktionschef der Linken Bodo Ramelow. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es sich bei Katharina König um ein Mitglied des Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses handelt, ist dieser Anwerbeversuch ein Skandal. Der NSU-Untersuchungsausschuss untersucht die Massenmorde der vom Verfassungsschutz gelenkten Neonazis an Türken und Ausländern und auch einer Polizistin in Deutschland in den 2000er Jahren, die eher durch einen Zufall herausgekommen ist und die jahrelang von Politikern, Verfassungsschutzpräsidenten, Polizisten, Agenten gedeckt wurden. Ein Skandal. Leute, die diese Dinge nun untersuchen, werden vom Verfassungsschutz weiterhin bespitzelt und sogar versucht anzuwerben. Anwerbungsversuche. Ein unglaublicher Skandal. Dann bringt der Spiegel diese Woche ein kleines Porträt des Verhältnisses Paris-Berlin. Paris-Berlin. Da heißt es, Misstrauen bestimmt das Verhältnis zwischen Paris und Berlin, bei der künftigen europäischen Bankenaufsicht genauso wie beim gemeinsamen Rüstungskonzern EADS und der künftigen Architektur Europas. Hollande argwöhnt, dass Berlin unter dem Deckmantel der Haushaltssanierung nach europäischer Vorherrschaft strebt. Merkel sieht mit Unbehagen, wie Hollande gemeinsam mit Rom und Madrid eine Achse gegen Deutschland schmiedet. Das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Dann kommt der Spiegel auf das Thema Leipzig zu sprechen. Hauptstadt der Träumer. Eine tolle Reportage. Aus dem ganzen Land ziehen junge Menschen nach Leipzig. Künstler und Start-up-Unternehmer bescheren der Stadt eine neue Gründerzeit. Ist die Ostmetropole das bessere Berlin? Fragt der Spiegel. Lange Zeit verkümmerte Leipzig vor sich hin. Eine Stadt in der Mitte Ostdeutschlands, aber am Rande der Wahrnehmung. Leipzig nannte sich selbst die Stadt der friedlichen Revolution. Denn die Proteste gegen das SED-Regime, die Montagsdemonstrationen, nahmen hier ihren Anfang. Das war 1989. Der Wandel kam aber erst später nach Leipzig. Er hatte Vorboten mit dem Erfolg zum Beispiel Neo Rauchs und den anderen Malern der neuen Leipziger Schule. Alle zwei, drei Jahre funkte Leipzig ein Lebenszeichen in die Welt. Der Flughafen wurde ausgebaut, Leipzig bewarb sich für Olympia. Inzwischen ist ein Hauch von Euphorie über die Stadt gekommen. Das Rathaus meldet einen positiven Wanderungssaldo von 9.000 Bürgern für das vergangene Jahr. 533.000 Menschen leben in Leipzig. Zum ersten Mal wieder so viele wie vor der sogenannten Wende oder dem Anschluss an Westdeutschland. Es sind vor allem junge Kreative, die es nach Leipzig zieht. Die Schriftstellerin Julie C., die am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert hat, beschreibt das Lebensgefühl der Stadt in einem Essay. Zitat: Was macht eine mittelgroße mitteldeutsche Stadt, die kein Gebirge vor der Tür hat, keinen majestätisch sich dahinwälzenden Strom im Herzen, keinen Wald außen herum, keine Küste in der Nähe, keinen Regierungssitz, keine Drogenszene, keine Heilquellen und auch sonst eigentlich nichts zu melden hat? Natürlich, sie beginnt zu träumen. In der DDR war Leipzig ein Industriezentrum. In den Kombinaten wurden Chemieanlagen gebaut und Textilien produziert. Nach der Wende schlossen die Fabriken. Die Menschen wanderten auf der Suche nach Jobs in den Westen. Bis heute sind in Leipzig Leerstand und Arbeitslosigkeit hoch. Fast jeder fünfte Bewohner lebt von Hartz IV. Einem Vergleich mit Dresden, der sächsischen Landeshauptstadt, hält Leipzig in vielerlei Hinsicht nicht stand. In Dresden sind die Einkommen höher, ist die Kriminalität niedriger, Dresden ist schuldenfrei. Leipzig hat ein Defizit von über 700 Millionen Euro angehäuft. Trotzdem, so schreibt der Spiegel, im Auftrag von Maximilian Popp, das ist der Autor dieses Artikels, trotzdem gehen viele junge Menschen lieber nach Leipzig. Die Stadt hat einen Vorteil, der sich in keiner Statistik niederschlägt. Sie gibt ihren Bewohnern Freiraum. In Dresden residieren Staatsoper und sächsische Kunstsammlung, doch die Subkultur entfaltet sich in Leipzig. Während Dresden zu einem Museum für Beamte und das Bildungsbürgertum zu erstarren droht, hat sich in Leipzig eine deutschlandweit einzigartige alternative Szene entwickelt. Wer hierher kommt, sucht nach neuen Wegen des Arbeitens und Zusammenlebens. Leipzig kenne ich überhaupt nicht, war ich noch nie. Diese Scene, die da eben beschrieben wurde, die kenne ich eben noch von früher, von Berlin, von Kreuzberg. Aber ist Leipzig das bessere Berlin? Ja, vielleicht sollten wir da doch mal einen Betriebsausflug hinmachen von Niemandsland aus. Ne? Kennst du denn Leipzig, Victoria? Nein, leider auch nicht. Also ich wäre fast sogar in Leipzig gelandet, da wollte ich studieren. Dann hat es mich allerdings doch nach Süddeutschland verschlagen. Aber ich habe sehr viel Positives über Leipzig gehört. Also es soll eine ganz tolle, attraktive Studentenstadt auch sein. Eine frühere Mitarbeiterin hier im Niemandsland, die Brit, die war aus Leipzig. Ja. Und die verkörperte so ein bisschen, zumindest hier im Niemandsland und für mich, das, was der Spiegelartikel da so sagt. So eine Art Freiraummensch. Ja. Mit eigenen Ideen, einem eigenen Kopf und einer alternativen Lebens- und Betrachtungsweise der Welt. Und dann wird ja für unsere Kanzlerin in Zukunft vielleicht Leipzig zur Unstadt. Ja, das findet sie doch sicher nicht gut. Ne? Weil ich habe jetzt mitgekriegt, sie hat einen Lieblingsverein in Deutschland, Fußballverein, aber Leipzig wird es dann sicher nicht sein. Leipzig. Ist, sie ist Fan vom Fußballclub Dortmund, vom BVB. Wer hätte das gedacht? Ne? Die Schau Frau an. Hat doch auch ihr so ein Innenleben. Ne? Weil die jetzt Real Madrid geschlagen haben und erfolgreich sind. Ja. Ja. Aber was du vorher noch da zitiert hast, finde ich auch interessant. Ne? Wenn wir mal noch kurz zurückgehen, zwischen 39 und 45 gab es ja diese Koalition, die sogenannten Achsenmächte, das war Roberto, Rom, Berlin und Tokio gegen die Alliierten. Ne? Und unsere arme Merkel, die hat jetzt heute dann offenbar eine ganz andere Achsenmacht, nämlich Hollande, hast du gesagt, ne? Und Monti und Rajoy. Das wäre also jetzt die Achse. Paroma. Oder Rom. Paris, Rom, Madrid, Paroma. Ja, genau. Oder Maropa. Und dann müsste eigentlich logischerweise die Merkel jetzt zur anderen Seite gehören, ne? Zur Alliierte. Aber mit wem ist die denn? Zur Achse Alliierte, der Guten. Die hat doch überhaupt keine Aliados mehr. Naja, die hat die Deutsche Bank und Wall Street und die Hedgefonds. Ich meine, diese Institutionen haben mehr Macht als jedes Land im Moment. Das heißt, alleine den größten Hedgefonds hinter sich zu haben und die größten Wall Street-Konzerne ist viel mehr Macht als ganz Paris, Rom und Madrid zusammen. Die Deutsche Bank natürlich auch. Dieses Kapitalmacht ist viel mehr als das, was ein Rajoy, ein Draghi und wie diese Gestalten alle heißen und ein Hollande überhaupt aufbieten können. Die Kardinäle? Uns kann das relativ egal sein. Ne? Das sind so interne Gefechte da zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen. Ne? Aber im Grunde sollten wir uns da nicht einmischen. Auf dieser Ebene. Ne? Auf einer anderen Ebene. Ich will also nochmal kurz zurückgehen zu Wolf Wetzel. Ja? Du hast es ja auf dem Podcast getan, ne? dieses Interview. Ja, das lange, ne? Eine Stunde oder so geht es. Aber ich kann das, ich glaube, Datum war was für ein Tag, 17. Oktober oder so. Hm. Wer sich das noch nicht angehört hat, sollte das wirklich mal tun. Also es tut wirklich gut, mal fast eine Stunde lang jemand zu hören, der fast nur vernünftige Sachen sagt. Ja? Wie jetzt gerade vorher auch wieder, was du da präsentiert hast. Ne? Also sehr interessanter Mensch scheint mir das zu sein. Und hat natürlich recht, ne, wenn er sagt, wir sollten uns die öffentlichen Räume zurückerobern, weil das ist unser selbstverständliches Recht. Nur ist das eben auch nicht so einfach. Warum? Wegen der Reaktion der Gegenseite wieder. Ne? Die tun jetzt, dass die neue Masche Multas aussprechen, also Geldbußen in einer unglaublichen Höhe für nix und wieder nix und versuchen so die Leute fertig zu machen. Ja? Also das nicht jetzt nur bei Demonstrationen, sondern auch wenn die junge Leute rumstehen mit der Bierdose in der Hand auf der Straße werden sie, und sie werden erwischt dabei, bekommen sie sofort Geldbußen von mindestens 150 Euro und bei Demonstrationen sowieso, ja. Da geht es an die 3.000 bis 10.000 Euro schon ran, wenn letzte, sie da jemanden erwischen. Der letzte unglaubliche Fall war dieser 25. September in Madrid. Da haben sie Folgendes gemacht. Man muss ja eigentlich Demonstrationen und Kundgebungen nicht genehmigen lassen, aber ankündigen. Gut, das haben die Leute da vom 25. September dann auch gemacht, treu und brav, ist da jemand hingegangen, hat sich identifiziert, hat gesagt, ich tue diese Demonstration jetzt euch kund, also ich melde das offiziell an. Und das war also 25. September, wo das Parlament umzingelt werden sollte. Dann gab es Polizeieinsätze und Verhaftungen und alles. Und was ist jetzt passiert? Jetzt haben sie dem Anmelder von dieser Demonstration eine Multa aufgebrummt von 6.000 Euro. Ja? Gut, was ist die logische Konsequenz davon? Bei der nächsten Aktivität melden natürlich das niemand mehr an. Ja? Und dann, die Polizei wusste aber, dass es stattfinden würde, hatten jetzt aber niemand greifbar. Was machen sie? Sie greifen sich willkürlich 50 Teilnehmer von der Demonstration heraus, identifizieren die, und jeder von denen soll jetzt 300 Euro Geldbuße bekommen. Ja? Das ist unsere Demokratie, wie sie lebt und lebt. Nennen wir es doch autoritäres Regime mit Tendenzen hin zur Polizeidiktatur. So sieht's aus. Vielleicht noch zwei Meldungen, die ich noch hier auf meinem Katastrophenblog habe. Einmal geht's um Julian Assange. Der sitzt nämlich aus Furcht vor einer Auslieferung in die USA in der Londoner Botschaft Ecuadors. Dahin hat er sich geflüchtet. Und er sitzt also in dieser Botschaft als politischer Flüchtling. Ecuadors Staatspräsident Rafael Correa hat ihm Asyl gewährt, um zu verhindern, dass Assange via Schweden in die USA ausgeliefert wird, wogegen ihn ermittelt wird, wahrscheinlich wegen des Verdachts der Spionage. Die Botschaft ist der letzte Rückzugsraum des WikiLeaks-Chefs. Er muss natürlich aufpassen, dass die ihn nicht irgendwann abgreifen auf einem Gang zum Klo, dass da ein Kommando reinstürmt in die Botschaft. Das ist natürlich auch eine Sache, die problematisch sein kann. Moment. Ein Anruf, es war ein Hörer, der hat nicht als Hörer angerufen, sondern als Freund, aber er hört uns auch gerade und er meint, tolle Sendung, das soll ich weiter sagen. Danke, Peppe. Jedenfalls, Assange hat in den vergangenen Monaten alte Freunde verloren und neue gewonnen. Er hat im Kampf um seine Freiheit Allianzen mit Regierungen geschlossen, die für WikiLeaks einst Gegner waren. Zu seinen prominentesten Unterstützern zählt neben Rafael Correa der russische Präsident Wladimir Putin. Alle drei eint das Feindbild USA. Dagegen haben Sympathisanten wie Teile der Anonymous-Bewegung Assange ihre Solidarität entzogen, weil sie ihre Ideale verraten sehen. Das schreibt der Spiegel, ein gewisser Herr Marcel Rosenbach und Holger Stark in ihrer Ausgabe von dieser Woche zum Thema Assange und WikiLeaks. Sie sagen weiter, er schmiedet seltsame Bündnisse, die mit den Anfängen seiner Organisation nicht mehr viel gemein haben. Was geschieht gerade mit Assange und WikiLeaks, fragen sie sich. Sie vergessen natürlich, dass Assange fälschlicherweise angeklagt ist, der Vergewaltigung, eine lächerliche Anklage, als Vorwand, um ihn auf irgendeine Art in die USA zu zerren und davor ein Militärgericht zu stellen. Es ist nämlich so, dass ein US-Militärgericht scharf auf diesen Mann ist. Und was dann mit ihm passieren wird, das kann man sich ausrechnen. Das heißt, der Mann kämpft nicht nur um seine Menschenwürde, um sein Recht, er kämpft um sein Leben. Ihn dann im Spiegel ein bisschen heimtückisch anzuspucken, dass er sich mit Putin und Korea einlässt, das ist wirklich sehr, sagen wir mal, unsauber. Und das war's im heutigen Katastrophenblog. Helge Schneider wird uns jetzt ein bisschen Spanischunterricht geben. Er singt ein Lied auf Spanisch, das heißt Dolores. Ich weiß nicht, ob das Spanisch sehr orthodox ist, das er singt, aber es klingt gut. Das Lied handelt von Liebe, Schmerz, Leid, Eifersucht, von Drama, von Betrug, von Auto, Schmiererei, von Hehlerei, von Entführung, von Ratlosigkeit, von Rastlosigkeit, von verlassen werden, von verkommen, vom Auseinandergehen und vom Fettwerden. Und von lustiger Traurigkeit. E con un bolsetto al culo la cadena della da te lo rega e la tua figlia fra se gloria poco l'orena perché non è venutina ti amore e con un senso le volfa cadena sento le bussata curvi e colonia del popolo che lo rassegna di vulgata e la rossa la forza di credere ma se galeras a compitare la pira e cosa era di carne la supererà dalla puricanta coxinea taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca la raza fiero la dolores dolores de la vagina oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh habt ihr gesehen, wie ich mit der Hand da reingekommen bin? Das tat vielleicht weh. Danke, dass du mir geholfen hast. Wenn er nicht gewesen wäre, vielleicht wäre ich ganz in die Gitarre hineingesungen. Ja, Helge Schneider mit seinen Clownereien und seinen lustigen, drolligen Kapriolen. Hier eine Parodie auf ein spanisches Flamenco-Lied, wenn man das überhaupt so nennen darf. Jo, kommen wir zur letzten halben Stunde von Niemandsland. Schon weit fortgeschritten, die heutige Sendung. Das Thema Kino, beziehungsweise das Thema Kultur. Beginnen wir zuerst einmal mit einem Beitrag von Victoria. Du hast etwas zum RBB. Genau. RBB. Airbnb, um genau zu sein. Genau, wir haben ja gerade schon gesehen, die Wettervorhersage für Deutschland sieht ja nicht so toll aus. Ich habe auch schon gehört, dass es letzte Woche tatsächlich dort angefangen hat zu schneien. Also für alle, die dem Winter oder dem, ja, den kalten Temperaturen vielleicht noch entfliehen möchten, habe ich einen ganz guten Tipp. Und zwar Airbnb, das heißt so viel wie Luftmatratze und Frühstück übersetzt. Airbnb bezeichnet sich selber als Community-Marktplatz. Was genau das bedeutet, erkläre ich jetzt. Es ist nämlich die Möglichkeit, außergewöhnliche Unterkünfte rund um den Globus zu entdecken, zu buchen und zu vermieten. Das Ganze geht online oder auch über das Mobiltelefon. Und egal, ob es eine Wohnung für eine Nacht ist, ein Schloss für eine Woche oder eine Villa für einen Monat, man kann ganze Schlösser mieten, sogar kleine Inseln, Hausboote. Es werden sogar Iglos dort angeboten. Also es gibt alles Mögliche und Airbnb bietet einzigartige Reiseerlebnisse für jeden Geldbeutel. Also es ist quasi so, das machen auch viele Spanier jetzt hier, die freie Zimmer zur Verfügung haben in ihren Wohnungen. Man kann sich dann als der sogenannte Gastgeber registrieren auf der Seite, sein Zimmer oder vielleicht auch eine ganze Wohnung anbieten und dann einen Tagespreis einstellen. Dann gibt es aber auch Wochenpreise, Monatspreise. Also dann kommen die interessierten Gäste auf die Anzeige, können sich das Ganze anschauen. Es gibt sogar den kostenlosen Service im Moment, dass ein Fotograf zu dem Gastgeber nach Hause kommt und Fotos aufnimmt, damit man die dann ins Netz stellen kann. Ja, und dann treten sozusagen Gast und Gastgeber in Kontakt, schreiben sich über die Homepage Nachrichten und können dann ausmachen. Es gibt auch dann die Möglichkeit, dass man noch spezielle Preise ausmacht zum Beispiel. Ja, und das Ganze, ich erkläre kurz, wie das Ganze entstanden ist. Und zwar begann es eben mit einer Luftmatratze, was eben auf Englisch Airbed heißt, und einem selbstgemachten Frühstück. 2007 in einem Wohnzimmer der Gründer Joe Gebbia und Brian Chesky. Die beiden boten nämlich während einer großen Messe in San Francisco ihr Loft bzw. drei Luftmatratzen als Übernachtungsmöglichkeit für Gäste an. Es waren nämlich während dieser Messe sämtliche Hotels ausgebucht und da haben sie sich überlegt, das wäre ja eine tolle Idee. Schnell stellte sich heraus, dass eben eine ganze Menge Leute nach Unterkünften suchen, in denen das Bier aus der Minibar keine 6 Euro kostet und man sich als Gast wirklich willkommen fühlt. Damit war die Idee von Airbnb geboren. Gastgeber vermieten ihr persönliches und damit einzigartiges Zuhause an Menschen, die Städte und Kulturen aus erster Hand und über lokale Gastgeber kennenlernen möchten. So, als würde man bei einem Freund übernachten. $1000 und um 3 Freunde reicher realisierten sie, dass die Vermietung von Privatunterkünften Zukunft hat. Und somit entstand das Ganze. Das hat quasi mit einer Luftmatratze im Wohnzimmer begonnen und mittlerweile sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Es finden Gäste auf Airbnb-Domizile in über 192 Ländern und mehr als 26.000 Städten. Der Grundgedanke ist also quasi auch ein bisschen diesen interkulturellen Austausch zu fördern. Also dadurch, dass eben die Gäste, angenommen, es kommt jetzt jemand aus Deutschland nach Barcelona, dann habe ich auch die Möglichkeit, mich mit dem Gastgeber auszutauschen. Vielleicht kann der mir ein paar Tipps geben. Und es haben sich sogar wirklich schon Freundschaften entwickelt. Und ich finde es eine ganz schöne Idee. Ist das auch eine Antwort auf die Krise? Ich meine, diesen Austausch, den gibt es schon länger. Jetzt nicht unter diesem Namen. Genau. Den gab es natürlich auch schon im Internet unter Wohnungstausch.com und solche Geschichten. Ja. Und was ist denn jetzt das Besondere daran? Also sag mal, was ist das Besondere, was ist das Originelle? Dieser Wohnungstausch, den gibt es schon länger, ne? Das machen schon viele Leute seit Jahren. Genau, also es ist aber so, man muss seine Wohnung selber jetzt nicht unbedingt anbieten. Also wenn ich jetzt kein Zimmer oder keine freie Wohnung zur Verfügung ist, ist das kein Problem. Mhm. Es gibt halt wirklich die Möglichkeit, sehr günstig, aber in allen Preisklassen eigentlich zu verreisen und Unterkünfte zu finden. Und wenn man mal auf die Homepage geht, airbnb.com, also airbnb.com, mhm, dann sieht man, es ist wirklich unglaublich. Es gibt auf der ganzen Welt, wie ich eben schon gesagt habe, Inseln, die man mieten kann, Hausboote. Ich habe gesehen, es gibt hier in Barcelona zum Beispiel, kann man hier in Port Bay auch Hausboote mieten. Und es ist ja so ein bisschen wie Couchsurfing, das ist Couchsurfing, Couchsurfing? Was ist das? Was heißt das, Couchsurfing? Genau, das man nimmt eine Couch und schmeißt die ins Meer und surft damit auf der nächsten Welle. Nee, das ist im Gegensatz zu Airbnb ein kostenloser Service sozusagen. Also wenn ich jetzt eine Couch, ein Sofa zur Verfügung habe, kann ich das anbieten für Menschen aus der ganzen Welt, die gerade zum Beispiel in Barcelona sind und dann ein paar Nächte auf meinem Sofa schlafen. Aber bei Airbnb ist es halt so, dass man wirklich auch ganze Wohnungen mieten kann und dann auch nicht auf einem Sofa schlafen muss, sondern sein eigenes Bett hat. Und wie gesagt, das Besondere daran, dass es auch einfach eben diesen Austausch fördert, aber man muss jetzt nicht wie bei Wohnungstausch selber auch seine Wohnung zur Verfügung stellen. Das ist nicht erforderlich. Und wirst du das demnächst mal ausprobieren, Victoria? Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Ja, ich kenne jemanden, die meine Mitbewohnerin war in Valencia ein Wochenende und war total begeistert. Also sie hat gesagt, der Gastgeber hat sich super um sie gekümmert, hat ihnen alles Mögliche gezeigt. Ich meine, das muss man natürlich nicht machen. Aber die sind immer noch in Kontakt und dadurch hat sich halt ja so eine Art Freundschaft auch entwickelt. Mhm. Und ich will es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Gut, dann wirst du uns über diese Erfahrung demnächst irgendwann mal berichten, Werner. Ja. Ja, ich muss es vielleicht bald ausprobieren, wenn ich aus meiner Wohnung fliege, weil ich die Miete nicht mehr zahlen kann. Aber ich würde dann natürlich lieber nach einem Schloss suchen, ne? Dann ein Schloss mieten. Ne? Dann wird es vielleicht doch noch wahr. Ne? Ganz früher hieß es ja immer, Krieg den Palästen und Friede den Hütten. Und dann hieß es, Krieg den Hütten, Paläste für alle. Ne? Vielleicht geht's dahin jetzt. Soy Vigas Luna, saludo a los oyentes de Niemandsland y Contrabanda FM 91.4 y vivan las gallinas felices. Kommen wir zum Thema Kultur. Zuerst einmal ein paar interessante Anmerkungen zum Thema Bestseller. Die Bestsellerliste hier im Spiegel liegt vor mir. Belletristik und Sachbücher. Und da gibt es mal wieder einen deutschen Krimi von Frau Nele Neuhaus. Böser Wolf heißt der. Der ist auf der Bestsellerliste Nummer 1. Die Ermittlungen im Fall eines toten Mädchens führen zu einem Kinderschänderring in höchsten Kreisen. Man denkt da nicht automatisch an Berlusconi oder Strauss-Kahn und solche Leute oder Dutroux in Belgien, könnte es aber. Kinderschändung in höchsten Kreisen. Joanne K. Rowling, ein plötzlicher Todesfall, der Harry Potter-Roman ohne Harry Potter, dann Ken Follett schon auf den Spitzenplätzen mit Winter der Welt. Ken Follett, der Schriftsteller von Die Säulen der Erde. Wer hat es nicht gelesen? Wer hat sich durch diese Welt nicht durchgearbeitet, durch diese 1000 Seiten Mittelalter? Ich hab's zumindest und ich fand's toll. Dann die Skandinavien-Krimis immer noch ganz oben. Jussi Adler-Olsen mit Verachtung. Dann Charlotte Link im Tal des Fuchses auf Platz 5. Sebastian Fitzek. Und Michael Tsokos, abgeschnitten. John Green, Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Iliane Hoffmann mit Argus, neu in der Liste. Ein umstrittener Roman, der nicht sehr gute Kritiken bekommen hat, ist der Roman Landgericht von Ursula Krechel. Der ist auf Platz 9, verkauft sich sehr gut, wird ein bisschen schlecht gemacht. Ein Buch hat Werner, der zeigt mir gerade ein Schild. Er hat ein Buch, das wird er gleich was drüber sagen. Toll, machen wir auch. Dann Suzanne Collins, immer noch dabei. Donna Leon, John Irving, die üblichen Verdächtigen. Cornelia Funke natürlich mit einer neuen Fantasiegeschichte. Reckless, lebendige Schatten. Suzanne Collins, immer noch dabei. Elizabeth George. Dann Martin Walser, das 13. Kapitel. Und Julie C., die haben wir vorhin zitiert, die Leipzigerin, mit einem Roman, der heißt Nullzeit. Kommen wir schnell zu den Sachbüchern. Heinz Buschkowski, Neukölln ist überall. Im Spiegel gab es da eine Polemik und auch in den deutschen Feuilletons. Heinz Buschkowski beschreibt Neukölln als eine Brutstätte, unter anderem auch von Kriminalität und Schattenwirtschaft und alles Mögliche. Dabei wurde ihm Rassismus vorgeworfen und Ausländerfeindlichkeit von Seiten junger Leute, die in diesem Bezirk leben und nicht einverstanden sind mit dem, was er da sagt. Auf Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste. Jörg Kachelmann, ihr wisst, der nun doch nicht verurteilte angebliche Vergewaltiger einer jungen Frau, der hat zusammen mit Miriam Kachelmann, die hat er im Knast geheiratet, ein Buch geschrieben, das heißt Recht und Gerechtigkeit, und da verteidigt er seinen Fall. Er wurde ja freigesprochen. Manfred Lütz, Bluff, die Fälschung der Welt. Dann, auf viele Sachen gehen wir jetzt gar nicht ein, aber Peter Scholler-Thur, unverwüstlich, die Welt aus den Fugen. Helmut Schmidt raucht eine Zigarette nach der anderen. Kettenraucher Schmidt mit Giovanni Di Lorenzo. Immer noch verstehen Sie das, Herr Schmidt. Seit weiß ich nicht wie viel zig Wochen immer noch in der Bestsellerliste. Der verkauft sich ganz gut. Dann Achtung, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Total Recall. Die wahre Geschichte meines Lebens. Autobiografie dieses Geistesriesen. Dieses großen Staatsmannes und Philosophen, der lässt uns jetzt alle zu dem Vergnügen kommen, dass wir seine Weisheit aus seinem Buch trinken dürfen. Auf Platz 11, Neuerscheinung Arnold Schwarzenegger. Dann Neil Young, ein Hippie-Traum, sozusagen der Gegenpol zu Arnold Schwarzenegger. Ein Hippie-Traum haben wir vor zwei Wochen drüber gesprochen. Christoph Schlingensief, Ich weiß, ich weiß. Tagebuchnotizen geben Einblick in die Arbeit und Gedankenwelt des 2010 verstorbenen Theaterprovokateurs. Uli Borowka, Werner, der dürfte dir ein Begriff sein. Fußballer, volle Pulle, mein Doppelleben als Fußballprofi und Alkoholiker. Und auf Platz 20 abgesunken, Bettina Wulff. Mit ihrer Ghostreiterin Frau Nicole Machmann, Jenseits des Protokolls. Ein recht lächerliches Buch. Werner, du hast ein Buch, über das du sprechen kannst. Ja, aber natürlich nicht so schöne Sachen wie eine Autobiografie von Arnold Schwarzenegger. Arnold. Da kann ich nur sagen. Igitt. Ja, das Buch, worüber ich was sagen will, habe ich nicht, noch nicht. Ich hoffe, dass ich es bald habe. Ein Buch, das wird hier vorgestellt, damit unsere spanischen Hörer nicht diskriminiert werden, am 30. Oktober, am Dienstag. Auch eine Autobiografie, aber von Egon Schwarz. Das wird wahrscheinlich vielen Leuten nichts sagen. Aber nach dem, was ich jetzt darüber gelesen habe, scheint mir das eine hochinteressante Geschichte zu sein. Die Veranstaltung am nächsten Dienstag will ich mal kurz vorstellen. Und das wird stattfinden in der Buchhandlung La Central del Raval. Das ist da unten im Raval in der Carré Elisabeth Nummer 6. Sehr, sehr schöne Buchhandlung, muss man sagen. Da rate ich jedem mal hinzugehen. Die ist super, die ist richtig schön. Eine der schönsten Buchhandlungen. Es gibt. Das beginnt also am nächsten Dienstag um 7 Uhr und seine Autobiografie von Egon Schwarz, die heißt Unfreiwillige Wanderjahre. Von diesem österreichisch-jüdischen Germanisten Egon Schwarz wird vorgestellt von der Literaturprofessorin Marisa Siguan, einem Poeten Rodolfo Hessler und von der Übersetzerin Elisabeth Siefer. Und es geht darum, um seine Flucht nach Südamerika. Ich lese das schnell auch noch auf Spanisch vor. Años de vagabundeo forzado, huyendo de Hitler a través de tres continentes. Expulsado de su patria desde sus 16 años, Egon Schwarz se convirtió en un vagabundo involuntario, víctima de la Alemania nazi. En este libro recrea su itinerario forzado a través de tres continentes. El autor asegura que ahora es el momento para que la historia sea entendida desde la perspectiva de los dominados y las víctimas. Y es por esto que se ha atrevido a revivir sus dolorosas memorias. El martes que viene, día 30, a las 19 horas, en la librería La Central del Raval, Carré Elisabeth, número 6. Ganz kurz noch, fast schon zum Schluss, ein paar meine ich jetzt groß geschrieben, nämlich zwei. Einmal ist verfilmt worden der tolle, klasse Roman Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann und die Geschichte des Wüstenfuchses Rommel. Da habe ich einen Riesenbeitrag auf der Kulturseite der ARD gefunden. Ist natürlich auch interessant, was die draus machen. Für die Filmversion von Die Vermessung der Welt haben sich Romanautor Daniel Kehlmann und Regisseur Detlef Buck zu einem halsbrecherischen Abenteuerritt in 3D verschworen. Sehr ungewöhnlich, dass ein deutscher Film in 3D herauskommt. Die Vermessung der Welt, muss gesagt werden, heißt der 2005 erschienene Roman, in dem der Schriftsteller Daniel Kehlmann, der ist 37, ein sehr junger Mann, von dem kindlichen Bettelauftritt am Hof des Herzogs, dem Liebesglück und den einsamen Gedankentriumphen des Mathematikers Gauss, der lebte von 1777 bis 1855, erzählt und diese Lebensgeschichte kunstvoll verknüpft mit der des in Reichtum geborenen manischen Welterforschers Alexander von Humboldt, der lebte von 1769 bis 1859. Das Buch wurde ein Welterfolg, bis heute sind rund 3 Millionen Exemplare verkauft. Und mehr noch als die Story, in der die beiden deutschen Geistesriesen einander erst als über 50-Jährige bei einem Kongress in Berlin begegnen, verzückt Kehlmann-Verehrer in vielen Ländern rund um den Globus die Beiläufigkeit und Eleganz, mit der hier von Fortschrittsbegeisterung, Mut und Eitelkeit erzählt wird. Kommen wir zum Film. In der Verfilmung des Romans setzt Detlef Buck nun auf Fratzen, grelle Farben und drastische Sinneslust. Und zusammengetan hat er sich dafür mit dem Erfolgsautor Kehlmann selbst. Kehlmann hat das Drehbuch geschrieben und gemeinsam mit Buck am Konzept gezimmert. Herausgekommen ist dabei ein 3D-Film, der oft so wirkt, als schilderte er die Abenteuer eines deutschen Steven Spielberg-Haudegens und eines durchgeknallten Tüftelgenies, die im südamerikanischen Dschungel und im Schlamm der norddeutschen Tiefebene ihre Heldentaten verrichten. Indiana Humboldt trifft Karl Friedrich Düsentrieb. Ja, noch ein Film, und zwar im Rahmen der deutschen Filmreihe, die jetzt gerade in der Filmothek hier in Barcelona läuft. Der Film Hotel Lux. Der wurde zum ersten Mal gezeigt am Mittwoch und heute Abend noch einmal in der Filmoteca de Catalunya, Plaza de Salvador Segui, 1 bis 9, also heute Abend 21.30 Uhr. Berlin 1938. Nachdem er einige gewagte Sketche über Hitler auf der Bühne präsentiert hat, muss der Komiker Hans Zeissig mit Hilfe eines gefälschten Passes aus Nazi-Deutschland fliehen. Sein großer Traum ist Hollywood, doch zunächst muss er in Moskau Station machen, in dem berüchtigten Hotel Lux, Ort des Exils und der Zuflucht für kommunistische Funktionäre aus der ganzen Welt, insbesondere aus Deutschland. Dort verwechselt der sowjetische Geheimdienst Zeissig mit einem anderen Dissidenten, dem ehemaligen Lieblingsastronomen Adolf Hitlers. Und so wird der unpolitische Entertainer in die Intrigen des stalinistischen Machtapparats hineingezogen. Eine groteske Tragikomödie, eine Tour de force durch eine historische Geisterbahn. Flüchtlinge und Denunzianten, Diktatoren und Schmierenkomödianten, schrille Szenarien und düstere, labyrinthische Flure, Clownereien und abgründige Perspektiven, irrwitzige Ideen und Paranoia. Der auch als Theaterregisseur bekannte Leander Hausmann folgt den Spuren von Klassikern wie Ernst Lubitsch und geht gleichzeitig über die hinaus. Viele der Lacher, die der Film hervorruft, bleiben gleichzeitig im Halse stecken. Also heute Abend 21.30 Uhr in der Filmoteca, Eintritt 4 Euro, ermäßigt 2 Euro, auf Deutsch natürlich, aber mit spanischen Untertiteln. Ganz kurz noch ein Fernsehfilm, der am 1. November laufen wird. Es geht um Erwin Rommel. Ulrich Tukur spielt den Generalfeldmarschall Erwin Rommel. Es ist eine SWR-Koproduktion und Rommel beleuchtet die letzten 7 Monate im Leben des sogenannten Wüstenfuchses. Am 1. November, wie gesagt, läuft das hochkarätig besetzte Historiendrama mit anschließender Dokumentation im 1. Der Wüstenfuchs war ja bekanntlich ein populärer General, Hitlers Liebling und deswegen auch eine umstrittene Figur. Ulrich Tukur, ja bekannt aus dem Film Das Leben der Anderen. Für viele war und ist er ein Held des Zweiten Weltkriegs. Generalfeldmarschall Erwin Rommel. Lange Zeit Hitlers Lieblingsgeneral. Aber einer, der dem Diktator auch widersprach. Zum Schluss. Es kommt erst nur noch auf den fanatischen Widerstand eines jeden Einzelnen an. Glauben Sie nicht, dass es an der Zeit ist, über andere Lösungen nachzudenken? Was meinen Sie? Zu verhandeln. Rommel, der Film, ist aufwendig hergestellt. Rund 6 Millionen Euro Produktionskosten, teilweise auf der Schwäbischen Alb gedreht. Hochkarätig besetzt. Ulrich Tukur spielt den Titelhelden. Mehrere Wissenschaftler sorgten dafür, dass es historisch so genau wie möglich zugeht. Trotzdem ist das Drehbuch mehrmals geändert worden. Rommels Familie hatte Bedenken. Ulrich Tukur zerstreut sie. Ich glaube, der Vorfahre wird nicht demontiert. Der wird in seinen Widersprüchen, in seinen Ängsten und auch in seinen Unfähigkeiten, aber sicherlich auch in seiner Stärke gezeigt. Ich kannte ihn ja auch nur als diesen mythischen General, den Wüstenfuchs, diesen edlen Soldaten. Und mich interessiert jetzt allerdings dieser Blick hinter den Mythos. Der Film blickt auf die letzten 6 Monate im Leben Rommels, als er in Frankreich die alliierte Invasion verhindern sollte. Ein entscheidender Moment. Innerlich beginnt Rommel am Sieg zu zweifeln. Äußerlich gibt er den Regime treuen Soldaten. Hart, draufgängerisch und beliebt. So ist es beim Führer. Wer als letztes die Türklinke in der Hand hatte, bekommt recht. Lassen Sie vorrücken. Wenn Sie die Höhe genommen haben, nehmen Sie die Straße nach Bayeux unter Beschuss. Viel Glück, Herr Oberleutnant. Danke, Herr Generalfeldmarschall. Jo, das waren ein paar Eindrücke des Films. Scheint interessant zu sein. Einer heftigen Diskussion natürlich würdig. Man muss sich mit diesen Figuren auseinandersetzen. Man kommt an ihnen nicht vorbei. Muss sie aber auch gleichzeitig fragen, warum bringen die jetzt einen Film über Rommel? Was soll Rommel jetzt bedeuten zur Zeit der Neumilitarisierung, der Änderung der deutschen Militärdoktrin? Was soll Rommel jetzt zeigen? Rommel gilt ja als der anständige General, als der anständige Generalfeldmarschall, als einer der deutschen Soldaten, die zwar dem Regime gedient haben, aber die Wehrmacht war sauber und anständig. Diesen Mythos will man vielleicht, ich sage vielleicht, ich habe den Film noch nicht gesehen, vielleicht wieder ausgraben. Wir sagen tschüss, adeo, Werner. Ja, schönes tschüss, Wochenende. Ganz schnell noch, um 18 Uhr heute, dazu will ich ausdrücklich nicht aufrufen, werden die Nazis, die Faschisten und zwar die Katalanischen eine Kundgebung machen, um 18 Uhr am Plaza Catalunya, an der Ecke da Puerta de l'Angel Fontanella, unter dem Lema als der Casa Primés, also Rassisten. Und dann vermutlich wird es eine Gegenkundgebung dazu geben. Ja, es ist nichts drüber bekannt, aber das könnte interessant werden. Eine Stunde später am Plaza San Jaume eine Casolana. Gleichzeitig wird in Madrid diese größere Geschichte stattfinden. Dann um 10 Uhr spielt der Barça gegen Rayo Vallecano und dann heute Nacht noch, wir wollen ja immer auf der Höhe der Zeit sein, also wer laufend auf der Höhe der Zeit sein soll, soll sich den Wecker stellen, heute Nacht um 3 Uhr und dann den Wecker zurückstellen auf 2 Uhr und dann weiter schlafen, dann kann nichts schief gehen. Tschüss, Victoria. Tschüss. Schönes Wochenende. Hast du was vor, was interessant ist? Ja, ich möchte und zwar in den Film gehen, Hotel Lux, heute Abend habe ich geplant. Dann kann ich euch nächste Woche davon berichten. Eine Filmkritik. Klasse. Jo, tschüss, adeo, adios, agur. Halten Sie die Ohren steif, meine Damen und Herren. Contrabanda meldet sich hoffentlich gleich mit einer Playlist. Ich muss mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Wir wissen ja, es gibt ein paar technische Pannen. Aber das soll uns nicht beschäftigen. Im Podcast wird alles zu hören sein, ab Montag etwa. Unter www.niemandsland.contrabanda.org. Jo, agur, halten Sie die Ohren steif. Tschüss.